Sie hörten Der Thule-Orden, die schwarze Macht des Dritten Reiches. Autor Karl Höfkes. Sprecher Eva Garg, Marietta Bürger, Matthias Ponier und Volker Risch. Aufnahme und Schnitt Jan Voss. Musik Stefan Knauer. Eine Produktion der Polar Film und Medien GmbH 2007. Weitere Hörbuchangebote finden Sie unter www.polarfilm.de.